Okay, okay, okay, okay. XenMC und Arcus. Zwei Doppel, Oh yeah. Alle Leute sehen, es geht aufwärts. Alle werden verstehen, es geht aufwärts. Es kann nicht schlimmer werden, es geht aufwärts. Anstatt wie ihr zu sein, würde ich lieber sterben. Heute geht's mir prima, ich kann mich nicht beklagen. Jetzt ist es wieder Zeit für mich, wieder was zu sagen. Fühl den Beat, wenn meine Stimme mit dem Spiel. Poet oder Rapper, es gibt auf keinen Unterschied. Ich trage die Kerze der Wahrheit durch die dunkle Nacht. Und wenn ich rappe, entfalte ich meine wahre Pracht. Würde alle schlagen, Rapper in Fetzen reißen gegen die Philosophie, weil sie Hip-Hop nicht begreifen. Die geballte Kraft, pure Reim, Energie, Linguisten-Gefasel, das ich hier praktiziere. Ich involviere den Groove, den Rhyme, den Flow und den Text, in meinen Style. Ich bin nicht so wie ihr, kein 0815 Rapper, bin ein Proletarier, weil ich über Hip-Hop mecker. Ich bin der, den ihr liebt oder hasst, das ist mir scheißegal. Ich bin Arcus, ich bin phänomenal. Es geht aufwärts. Alle werden verstehen, es geht aufwärts. Es kann nicht schlimmer werden, es geht aufwärts. Anstatt hier zu sein, würde ich lieber sterben. Und alle Leute sehen, es geht aufwärts. Alle werden verstehen, es geht aufwärts. Es kann nicht schlimmer werden, es geht aufwärts. Anstatt hier zu sein, würde ich lieber sterben. Ich hab zu lang geschwiegen, das ist nicht übertrieben. Rappen ist mein Schicksal, dafür habe ich mich entschieden. In mir brodelt Wut, heißer als die Sonne. Ich bin kälter als der Pluto, explosiv wie ne Patrone. Und wenn ihr alle über diese kranke Welt nachdenkt, in der man sich hinten und vorne nicht auskennt, dann frage ich euch, warum müssen täglich Kinder sterben? Brave Menschen leiden und ihr könnt das nicht erklären. In der Schule bist du obercool und jeder mag dich. Kennen dich die Leute wirklich? Das ist fraglich. Jetzt bin ich gerade mal 16 und hab mein Leben im Griff. Und seit 30 Jahre geht ihr nicht zu rappen wie ich. 2009 ist für mich ein gutes Jahr. Seit 1993 boomt mein Leben vor der Kamera. Und jeden MC, der denkt, er sei hart, für die Scheiße. Ich bin true to the game und ich kann's beweisen. Es geht aufwärts, alle werden verstehen. Es geht aufwärts, es kann nicht schlimmer werden. Es geht aufwärts, statt wieder zu sein, würde ich lieber sterben. Und alle Leute sehen, es geht aufwärts, alle werden verstehen. Es geht aufwärts, es kann nicht schlimmer werden. Es geht aufwärts, statt wieder zu sein, würde ich lieber sterben.